Stell dir mal vor, du lebst dein Leben und du denkst, etwas Schöneres kann es nicht geben. Also gehst du deinen Weg und denkst nicht daran, ob es dich irgendwann schlimm treffen kann. Du gehst regelmäßig raus und hast deinen Spaß, ohne Alkohol, Zigaretten oder Gras. Du ernährst dich gesund und trinkst jeden Tag 3 Liter stilles Wasser, auch wenn du es nicht so magst. Doch egal, dein Gefühl ist wirklich gut. Du fühlst dich putzmunter und das gibt dir Mut. Doch eines Tages kommt der Moment, an dem du völlig ahnungslos zum Arzt gehen musst und dich abchecken lässt und denkst dir nichts dabei. Plötzlich sagt der Arzt, sie haben Krebs, tut mir leid. Dann kommt der Schock, deine Welt bricht zusammen. Die Gedanken schwirren rum, Glücksgefühle sind vergangen. Das Leben kann uns bestrafen mit dem Tode. Alles was du tust, hast du dir selbst empfohlen. Das Leben kann uns bestrafen mit dem Tode. Alles was du tust, hast du dir selbst empfohlen. Um ein Mädchen, sie ist doch gerade erst 13 und weiß nichts anzufangen mit ihrem Scheißleben. Bei ihrer Geburt ist ihre Mutter umgekommen. Einen Monat später hat sich ihr Vater das Leben genommen. Sie wuchs all diese Jahre bei ihrer Oma auf. Sie liegt doch selber schon fast im Leichenhaus. Sie geht jeden Abend raus auf die Street. Sie nimmt alles, was sie kriegt, egal ob Pillen oder Weed. Oft siehst du sie in den dunklen Gassen. Dort macht sie Sachen mit ein paar Affen. Damit der Fit nicht so schwer fällt, geht sie oft ein, baut ihre Hobbys sind zudem noch Leute verhauen. Sie war an und für sich ein hübsches Mädchen gewesen. Doch sie kann jetzt nichts mehr machen, sie kann es nicht drehen. Sie weiß nichts mehr mit ihrem Leben anzufangen. Trotzdem lebt sie jetzt, shit, das ist verdammt. Das Leben kann uns bestrafen mit dem Tode. Alles was du tust, hast du dir selbst empfohlen. Das Leben kann uns bestrafen mit dem Tode. Alles was du tust, hast du dir selbst empfohlen. Das Leben kann uns bestrafen mit dem Tode. Alles was du tust, hast du dir selbst empfohlen. Das Leben kann uns bestrafen mit